Ja, herzlich willkommen zur Klingding-Sendung, der Sendung für aktuelle Musik, jeden Freitag von 22 bis 0 Uhr bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel und als Livestream weltweit zu empfangen unter www.fsk-hh.org. Wir hörten gerade Arbeitsgeräusche, Installationsgeräusche, Geräusche von der Installation, Klänge von der Installation, auf jeden Fall von Len Pappe, die eröffnen wird am 26. August, also in einer Woche, am Samstag ist es, eine Woche und ein Tag, am Samstag, den 26. August 2017 um 18 Uhr im Raum Unlimited Liability in der Norderstraße 71, Sutterer 20097 Hamburg. Was ist 20097 Hamburg? Dazu gehört auf jeden Fall das Münzviertel. Und das sind so die Themen, über die wir gleich sprechen wollen. Sprechen kann ich Gott sei Dank nicht nur alleine, sondern ich habe Studiogäste hier im Studio. Das ist einmal Len Pappe und Michel Chevalier. Und Len Pappe arbeitet an der Installation, von der ich gerade gesprochen habe, über die wir auch sprechen werden. Und Michel Chevalier ist sozusagen Organisator, Betreiber des Raums Unlimited Liability oder des Projekts. Die Räume nennen sich, glaube ich, nicht so oder nennen sie sich so? Es ist Unlimited Liability, ja. Ja, die Räume nennen sich, okay. Ich, um so einen kleinen ersten Eindruck zu machen, den Hörerinnen und Hörern, von der Ankündigung der Installation, die ich neulich über die Echoliste bekam. Ich zitiere, 4 Räume von Unlimited Liability sind in eine räumliche Klanginstallation verwandelt, ein Klangszenario, in dem die Besucherinnen durchgehen, anfassen, hinhören, Luft anhalten und spielen. Klammer auf 1. Wo geht diese 1 hin? Die geht nach unten. Anmerkung, Doppelpunkt, erhöhte Sicherheitsvorkehrung. Dazu kommen wir gleich. Weiter. Im 5. Raum wird eine Auswahl von ca. 30 Multiples zum Verkauf angeboten. Sie können nach den Regeln des Unlimited Liability Vertrags erworben werden. Unlimited Liability empfängt Instrumentenbau Pinazzola, /Werkstatt für Musik und Akustik. Len Pappes Installation und Nutzung der Räume befindet sich in kontinuierlicher Transformance. Diese beinhaltet inharmonische Verwechslungen und den Bau von Instrumenten. Die Crew des Pinazzola hat die akustische Szenografie vorbereitet und heißt sie nun willkommen, eine Geschichte herauszufinden, die durch Klang und durch den Raum selbst erzählt werden wird. Soweit die Ankündigung und jetzt begrüße ich die beiden Studiogäste. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Freut mich, dass ihr das ins Studio geschafft habt, dass der Termin heute geklappt hat mit uns hier in der Sendung. Wir hörten eine Aufnahme kurz vorher. Mir war nicht so ganz klar, worum es da geht, aber vielleicht könnt ihr da ein bisschen mehr dazu sagen. Das waren sozusagen Klänge, die momentan dort entstehen. Also es wird noch gesägt und geschraubt und es gibt aber auch schon aufgespulte und aufgespannte Saiten. Ach so, okay, also die in der Installation sind Saiten auch beteiligt zum Beispiel. Das habe ich jetzt schon mal rausgehört. Der Instrumentenbau, ja, der hat sich im Laufe der Zeit vielfach mit dem Klavier beschäftigt. Und das geht sehr, also die Saiten, die da sind, sind alles entweder abgespielte Klaviersaiten oder eben neue Klaviersaiten in großer Länge. Und die Klavierseiten haben einen Ort, die werden irgendwo gespannt zwischen irgendwas oder festgehalten. Genau, die werden zwischen Orten und an kleinen Stücken festgehalten. Vielleicht zu dem Material an sich. Die ganzen Gegenstände, mit denen wir gebaut haben oder mit denen das angefangen hat, das sind Reste aus den Werkstätten des Schauspielhauses, des Hamburger Schauspielhauses, also insbesondere von der Tischlerei und vom Malersaal, beziehungsweise Malsaal. Und da durfte ich eben durch die Mülleimer stöbern und sehen, was ich noch gebrauchen und verwenden kann, um eben Instrumente zu bauen. Aus Resten der Werkstätten, aus sogenanntem Müll. Ich nenne es aber nicht so. Es war auch nicht immer Müll. Also mitunter haben die auch große Stücke gegeben. Und das ist das eine, aus denen wir eben die kleineren Instrumente bauen. Und dann gibt es noch Saiten von dem Klavierbauer um die Ecke. Weißt du gerade, wie der heißt? Klavierbauer Knauer. Der hat uns auch noch abgespielte Saiten von Flügeln gegeben. Und die montieren wir zusammen. Und dann gibt es eben noch das sogenannte Resonanzlabor. Das ist der Teil dieser Instrumentenwerkstatt, denn sie forscht ja daran, wie die Instrumente aus diesen Resten gebaut werden können. Und da gibt es eben dieses Labor hinten und da sind die Saiten auch räumlich. Räumlich? Da kann man quasi in den Resonanzkörper selbst hineingehen und das Instrument von innen spielen. Aber vielleicht kann man das auch noch ein bisschen hinten anstellen, weil das soll ja auch ein bisschen die Überraschung werden. Okay, ja, da habe ich gar nicht so eine Sorge. Ich denke, jeder bildet sich so Vorstellungen, wenn er das jetzt gehört hat. Und die Realität ist dann doch eine ganz andere. Also das ist oft meine Erfahrung, dass wenn ich irgendwie Ausstellungsbeschreibungen oder Installationsbeschreibungen lese, dass ich mir dann irgendwas vorstelle und dann komme ich da hin und sehe was ganz anderes. Nur zu dieser Raum, auf den bezieht sich die Anmerkung erhöhte Sicherheitsvorkehrungen oder ist es in einem anderen Zusammenhang zu verstehen? Die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen betreffen den kompletten Raum, also alle vier Räume, und beginnen schon beim Eingang, denn es muss darauf hingewiesen werden, dass dieser Raum offiziell als unbewohnbar oder schwer bewohnbar ausgezeichnet wurde von der Saga und dort eben ja gesundheitsschädliche Schimmelsporen in der Luft zu finden sind. Ach so, okay. Und wir eben deswegen auf jeden Gast darauf hinweisen, dass das Betreten A auf eigene Gefahr ist und B, kommt noch hinzu, dass in diesen Räumen ja sehr viel Holz ist. Also es gibt auch eine Schallschleuse, denn zu der Zeit, als ich das Material abgeholt habe, wurde gerade ein Bühnenbild am Theater gebaut, das mit schalldichten Räumen funktioniert oder hauptsächlich daraus besteht. Und so kamen wir auf die Idee, selbst auch einen schalldichten oder schallverfremdenden Raum zu bauen. Der findet sich auch im Zusammenhang mit dem Klanglabor hinten, mit dem Resonanzlabor. Und da gibt es sogenannte Brandschutzbestimmungen. Und das ist für die Bühne tauglich, das ist aber nicht fluchtwegtauglich. Deswegen haben wir uns da eine szenische Lösung überlegt, wie die Leute eben da reingehen können, ohne dass wir jetzt juristisch problematische Zonen erreichen oder eben die Leute in Gefahr gebracht werden, ganz konkret. Ach so, ich dachte schon, dass einfach das selber anfassen, was ja auch ihr beschrieben habt, also man kann selber die Klanginstallation anfassen, dass da bestimmte Gefahren lauern, dass man eine Seite, sich eine Seite irgendwie anzupft und anschlägt oder so. Der Raum wird zum Akteur und der Raum wird aber auch bespielbar sein und zwar von den Gästen. Das wird aber auch wiederum auf eigene Gefahr stattfinden und dazu gibt es dann die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen, denn die müssen natürlich sich auch schützen. Also die können nicht einfach so ohne Augenschutz oder so dahin und dann am Ende eine Saite abbekommen. Denn in einem Klavier gibt es Stahldeckel und Klappen, die die Saiten davor schützen, die Leute davor schützen, dass wenn eine Saite reißen sollte, die dann irgendwo hinfliegt. Und das ist in einem Raum natürlich nicht der Fall. Okay. Gut, also es ist auf jeden Fall, hat mit bestimmten Risiken zu tun. Ich nenne es mal so ganz, versuche es mal neutral zu nennen. Ich denke, mit dem Schimmeln, es wird ja jetzt keiner drin wohnen. Also du arbeitest jetzt wahrscheinlich ziemlich viel da drin oder ihr arbeitet drin. Aber die Besucher, also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, bei uns zu Hause ist auch Schimmel und bisher haben wir es noch ganz gut überlebt. Also es sollte auf jeden Fall niemand abhalten, da die Installation zu besuchen. Es ist natürlich auch im Kontext unserer Zeit ein Augenzwinkern, dass wir erhöhte Sicherheitsvorkehrungen haben. Und an diesem Ort da erschließt sich dann auch gleich der Kontext zu der Umgebung, zu der Nachbarschaft und zu dem, was da unmittelbar passiert. Denn während im Raum sozusagen die Luft sehr schlecht ist und wir die Leute darauf hinweisen, dass sie da eben auf sich selbst achten müssen, für sich selbst entscheiden müssen, wie lange sie auch in der Installation bleiben möchten, ist eben dann genau vor der Tür eine schöne Reihe von grünen Bäumen, die natürlich frische Luft versprechen. Die sind aber sind bedroht, beziehungsweise es ist schon entschieden, dass die abgesägt werden sollen von der Stadt, um eben da bestimmten Baukränen Platz zu machen und langweiligen Gebäuden, die da geplant werden. Und das thematisieren wir dann bei dieser Gelegenheit auch nochmal. Mhm. Du hast ja auch einige Tracks mitgebracht. Der erste hat den Titel Kotze-Bäume. Ist der jetzt dazu vielleicht passend, oder? Da können wir gleich mal rein. Das ist ein kleiner Sprung, ja. Also am Ende von dieser Pressemitteilung haben wir auch erwähnt, dass ein Fenster wird offen sein, während so die Besucherzeiten und für die Leute, die Unlimited Liability kennen, das wird eine Überraschung sein, weil man jetzt sieht etwas von diesem Fenster, das man nie vorher gesehen hat, ist ein Trümmerfeld, wo vorher das kollektive Zentrum Kotze sich befand. Und das ist dann eine Art Memento Mori. Also man hat diese offene Fenster und hat ein Memento Mori, diese Trümmerfeld, ja, riesiger Trümmerfeld. Dass diese Geschichte hat sehr viel uns in Münzviertel betroffen, wie das passiert und wie das alles abgelaufen ist mit den Großpolizeieinsätzen und scheinbar, dass es sogar auch präsent im Bewusstsein und Gedächtnis und vielleicht die Albträume des sehr geehrten ersten Bürgermeister von Hamburg, Olaf Scholz, weil es gab diese Woche ein Interview in Abendblatt, Titel Olaf Scholz über Roter Flora, mein Geduldsfaden ist gerissen, und ich lese einfach vor. Für mich war klar, als ich Bürgermeister wurde, Hafenstraße, Roter Flora und Gängeviertel sind da. Aber ich will keine weitere solche Einrichtungen. Das habe ich durchgesetzt, zum Teil im Konflikt, siehe Münzviertel. Ja, so. Mhm, also hoch. Fresh off the presses, ja. Okay, okay. Gut. Also ganz kurz für die Vorstellung, wenn man in der Ausstellung ist, in der Installation, gibt es eben einen Raum, da gibt es ein Fenster, das lässt sich öffnen und ist dann da wie ein schauriges Gemälde, wo man die verlorene Nachbarschaft eben nicht mehr sieht. Es gibt da ein Trümmerfeld, eine leergeräumte Baufläche, da stand diese Schule für Gehörlose, die dann besetzt war, und das kollektive Zentrum Kotze eben über 3 Jahre. Teilbesetzt. Also es war gemietet und dann es gab ein paar extra Räume, die dann wegen Nutzung und Nichtantwortung des Bezirksamts dann einfach genommen waren. Ja. Ja. Der dann kriminalisiert dargestellt wurde in der Öffentlichkeit und durch die Polizeieinsätze, während eigentlich da sehr schöne Sachen stattfanden. Also sehr soziale, selbstengagierte Arbeit, Zusammenspiel, zusammen feiern und einander helfen, ein Sozialraum. Und ein Hof, wo die ganzen Kinder von Stadtteil gespielt haben, weil das fehlt total im Münzviertel, so dieser Hof war jahrelang unerreichbar, ungezäunt, dann es war plötzlich stand zur Verfügung, kurz ein paar Monaten, so vielleicht ein Jahr war das so die grüne Lunge von Münzviertel. Und jetzt, also letzte Beleidigung, die wollen die Bäume, die entlang der Norderstraße sind, auch fällen. Ach, diese Pappeln, diese großen. Nee. Oder ich glaube, Pappeln sind so. Da ist eine Trauerweide, die soll gefällt werden. Und dann ist da noch eine kleine Zeile an Bäumen. Die sollen wohl schon, das ist wohl schon länger der Plan, dass die gefällt werden sollen. Und bei diesem allerersten Polizeieinsatz gegen die Kotze, da gibt es auch die sogenannten Hoftorprozesse. Da hat eben die Polizei während des Einsatzes selbst die Bäume gefällt, ohne Erlaubnis. Es ist noch die Frage, ob die Bußgeld dafür überhaupt zahlen müssen, weil das außerhalb von Baumfeldzeiten stattfand und eben auch sogar entgegen der Pläne des Investors, so sind wohl die Ideen. Aber vielleicht können wir tatsächlich einfach in das anonyme Interview reinheuern. Okay. Das, was man da im Hintergrund hört, ist der verstörende Regen. Okay. Mit Räumpanzer und allem möglichen Kram morgens um 5 oder 6 vom Kotzestand und ein Tor aufmachen wollte, welches sie aber, was strittig ist bis heute, ob das zur Mietsache von der vom Kotze gehört hat oder nicht. Genau, und sie haben sich über diese Strittigkeit hinweggesetzt und haben einfach das Tor geöffnet und in dem Zuge im Grunde die Bäume gefällt. Wie viele Bäume ungefähr? Waren viele, also mit Sicherheit 3 oder 4 große relevante und ganz viele kleinere. Ja. Unter anderem auch Bäume, die nach dem Konzept von dem Investor eben auch stehen gelassen werden sollten, um später den Innenhof zu begrünen. Ja. Ja, die haben halt, also in Bezug auf die Bäume haben sie halt alles platt gemacht, um ihren Polizeieinsatz danach fortführen zu können und diese, wie nennt man das, diese Wand hinzustellen, die das Kotze dann umgeben hat. Genau. Das meiste ist rausgekommen bei den sogenannten Hoftorprozessen. Also bei dem ersten Polizeieinsatz wurde dieses Hoftor geöffnet und in dem Zuge wurden Aktivisten und Aktivistinnen festgenommen und haben eine Klage wegen Hausfriedensbruch und Landfriedensbruch und lauter anderen Kram bekommen. Und im Zuge dieses Prozesses, der auch jetzt gerade in erster Distanz zu Ende gegangen ist, und es wird wohl auch eine zweite Distanz geben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im Zuge dieses Prozesses ist halt rausgekommen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Dudde den Einsatz im Endeffekt geleitet hat und da es auch nicht klar ist, ob es überhaupt einen Auftrag gab vom Grundeigentümer, diesen Einsatz überhaupt durchzuführen oder ob die Polizei oder die Liegenschaften, also die Finanzbehörde, eigenmächtig gehandelt haben. Alles nicht so richtig herauslesbar, aber viele offene Fragen nach diesem Prozess. Wie kommt man jetzt drauf, dass die Finanzbehörde Nee, die ist ursprünglich mal Grundeigentümerin gewesen des gesamten Grundstücks, also der gesamten Liegenschaft dort vorne, also der LIG, Landesbetrieb für Immobilien und Grundvermögen oder so. Und das ist ein Betrieb der Finanzbehörde wiederum. Und aber eigentlich wurde uns immer gesagt, das Gelände wäre schon an den Investor verkauft. Trotzdem agiert immer der Landesbetrieb, zu dem Zeitpunkt zumindest agierte immer der Landesbetrieb. Sehr undurchsichtig alles. Insbesondere für eine städtische Liegenschaft sehr komisch. Ja. Ja, soweit das Interview über das Absägen, das brachiale Absägen der Bäume, in Zusammenhang mit dem Polizeiübergriff, den es damals gab. Das hat ja praktisch auch so ein bisschen die Räumung der Also das war die sogenannte Hofinvasion am Montag, den 27.07.2015. Okay. Mhm. Und der Abriss, ist der jetzt letztes Jahr gewesen? Oder ja. Letztes Jahr, okay. Ja. Und wo sind eigentlich einfach so interessehalber, wo sind die Leute alle geblieben? Also sind die in ihre Wohnungen oder in irgendwie so? Also das hat jetzt... Also ich habe ein paar Leute getroffen bei dieser Festival Off Radar, als mein Band gespielt hat. Und die sind zu mir gekommen und sagen, hey Michel und so. Und ja, die haben sich in andere Projekte engagiert, haben teilweise Hamburg verlassen. Und, ja. Okay. Vielleicht nochmal ein bisschen zurücktreten. Ich denke, manche kennen den Ort nicht so gut, also das Münzviertel. Viele fahren einfach da, was weiß ich, die Spaltingstraße längs oder sonst irgendwie, Nordkanalstraße und was ist das Münzviertel, was heißt das irgendwie, also okay. Vielleicht einfach kurz beschreiben, wo das ungefähr ist. Und ja, es ist unmittelbar hinten die Hühnerposten, also diese öffentliche Bücherhalle, man muss die Schienen dann ein bisschen entlang laufen nach unten in Richtung dieser schöne neogotisches so Schlosschen, das ist der Münzburg, ja, hannoverischer Stil von 1881. Und dann rumherum sind Gebäude, die nicht gebombt waren im Zweiten Weltkrieg, die noch da stehen. Und da in dieser, so zwischen diese Bahnschienen und Verkehrsachsen wohnen 1300 Menschen. Also wo begrenzt sich das Münzviertel so nach Osten? Das ist dann die Berliner Tor? Oder ist es ist nach Osten, die Grenze ist diese Autobahnausfahrt, diese Schnellbahn und dann es gibt diese ich glaube es heißt Woltmannstraße, die auf der anderen Seite der Nordkanalstraße ist, das gehört auch zum Münzviertel. Ja, es gibt dann 3-4 Gebäude, die da stehen neben dieser Ausländerbehörde. Das ist noch gehört dazu. Und dann unsere, so vor allem die Kreuzung, Rosenallee, Repsoldstraße und Münzstraße. Ja. Naja, das ist so das Viertel. Ja. Und ich meine, ihr seid ja, das Viertel ist ja sowieso schon ein bisschen eingezwängt. Also das ist definiert worden, weil wir haben irgendwann sich beworben für Unterstützung dieser Themengeschichte, Themengebiet. Und dann der Staat hat uns gesagt, was unsere Viertel ist. Also wir wollen Anspruch haben auf andere Sachen. Wir auf der anderen Seite der Nordkanalstraße, es gab eine Brache mit der Sonin-Kanal. Und wir wollten, dass das gehört auch zu unserem Gebiet. Und dann die Stadt hat gesagt, nein. Das schneiden wir aus. Das so, gehört nicht. Okay, okay. Und wo die Hillgruber-Häuser waren, so diese großen Gebäude, wo die Winternotprogramm ein paar Jahre war. Ach so, ja, genau. Das wollen wir auch haben. Ja. Sagen sie, hey, das ist auch Teil des Münzviertels. Und dann sagen, nein, das können sie nicht, weil dann es hätte Schwierigkeiten gegeben mit den Ansprüchen von den Bewohnern auf bestimmte leere Immobilien. Also es war immer ein Spiel. Also die spielen mit unseren Grenzen, mit was wir sind. Wir waren in einem Stadtteil, die hieß Klostertor und dann es gab der Hafen City und dann plötzlich es war, wir wollen nicht diese 1300 Leute in einer Gruppe mit die Hafen City Leute, die viel bürgerlicher sind. Ja, dann es hatte eventuell Probleme. So, sie haben uns dann amputiert von Klostertor und dann eingefügt in Hammerbrook. So, jetzt sind wir Hammerbrook. Okay, okay, gut. Das ist alles, ja. Nur soweit jetzt zur geografischen Lage und dem Zusammenhang. Es ist ja auch eine relativ, sozusagen, bewegt, ist jetzt schon fast so ein bisschen komischer Euphemismus. Also es ist auf jeden Fall sehr viel Verkehr da in dem Viertel und ist sehr viel los. Obwohl, wenn man dann so nach hinten geht, in die Rosenallee oder auch in die Norderstraße, da nivelliert sich das so ein bisschen. Aber naja, eine grüne Lunge hätte dir wahrscheinlich dem Viertel auf jeden Fall gut getan. So, ich glaube, da kann man es... You said it, not me. Also die Bäume sind, es ist auf jeden Fall so sehr problematisch, die jetzt auch noch zu fällen, die da jetzt noch sind. Zumal da Schwermetall von den Gleisen in der Luft ist, da ist der Hauptbahnhof, da ist die Autobahnzufahrt, da ist einfach der ganze Innenstadtverkehr. Und dann Bäume zu fällen, die da einfach schon wachsen, die da schon sind, die da in Ordnung sind mit dem Straßenzug und so weiter, das macht einfach keinen Sinn. Also 2017 solche Bäume zu fällen für irgendwelche Baumaßnahmen, die sowieso fragwürdig sind, da könnten wir vielleicht noch mal zurückkommen. Und gegen den Wille von den Lokalbewohnern. Gegen den Willen der Menschen, die sich im Stadtteil engagieren, die sich im höchsten Maße engagieren und eben auch sehr schöne Projekte machen, eben im Bereich Kultur und soziale Arbeit, Hilfe für Bildung, für Obdachlose und für Geflüchtete und Kultur im weitesten Sinne auch vielseitig, nicht nur eine Schiene. Und da ist einfach so zu sehen, wie solche Projekte eben kriminalisiert werden und abgeschafft werden, um dann letztendlich traurige, einsame Apartments für Business Menschen zu bauen und kleine Büros. Und es gibt schon genug von den Büros und es gibt zu wenig Wohnungen, vor allen Dingen zu wenig bezahlbare. Also die wollen, die behaupten, es sollte ein Altersheim auch geben, und diese Quartier ist nicht so gut, ich glaube, adaptiert für ältere Menschen. Also steht noch gar nicht so genau fest. Ja, das ist Teil des Konzept HBK, die sagen, ja, wir wollen Apartments für Senioren und so, und, ja, Betreute. Und, ja. Okay. Also die benutzen eine Art sozialer Vorwand, zu sagen, hey, wir machen was, das irgendwie sozial fortschrittlich ist, mit auch so 30% Sozialbau oder so, und dann vielleicht irre mich, vielleicht haben sie das erhöht jetzt, so ist es knapp 50%. Das war die Argumentation von die regierende Partei, zu sagen, hier entstehen Sozialwohnungen, ihre Azis hier mit ihrer so Chaos-Kultur, ihr solltet weg und wir stehen für die soziale Fortschrittlichkeit. Ja. Okay. So, ja, wie es dann nachher wird, weiß man ja auch nicht so genau. Ne? Also man Sozialbauwohnung, es wird ja dann oft so auf Jahre ausgeschrieben. Natürlich, ja, das haben wir auch. In Viertel ist das, ja. Okay. Wüchenhof, das wird ausfallen von der Preisbindung. Ich glaube, jetzt 10, 15 Jahren fällt das dann raus. Ja. Okay. Vielleicht kommen wir noch mal zurück auf die Installation und auch vielleicht auf den Raum, dann in der Folge dann auch auf den Raum und auch ein bisschen auf seine Geschichte, seine Konzeption. Aha. Vielleicht noch mal auf die Installation Instrumentenbau Pinazzola, Werkstatt für Musik und Akustik. Seid ihr eine Gruppe, die da arbeitet oder wie kann ich mir das vorstellen? Bist du ganz allein als hart arbeitende Künstlerin, die schwere Saiten spannt? Oder wie? Nein, auf gar keinen Fall alleine. Es gibt tatkräftige Unterstützung. Mhm. Und eine, ich sage immer, die Crew des Pinazzola, er baut das Ganze zusammen in wechselnder Besetzung und Konstellation. Und Pinazzola ist der Mythos hinter der Geschichte, wie es zu dieser Installation kam. Ich habe angefangen, ein kleines Hörspiel zu schreiben. Letzten Sommer, als ich angefangen hatte, das eben alles dorthin zu karren mit Taxen, voll mit Holz vom Schauspielhaus. Und da ist eben diese Idee mit Pinazzola entstanden als Name und als Mythos hinter dem Auftrag. Mhm. Also Pinazzola ist jetzt eine Worterfindung von dir oder ist das jetzt... Genau, das ist das große Geheimnis, was und wer ist Pinazzola. Also offiziell gilt Pinazzola als international verschollen. Die Werkstattmitarbeitenden, also inklusive mir, haben lange nichts von ihm gehört, wissen eigentlich noch nicht mal, ob es ein Er oder eine Sie ist. Das war jetzt draußen der Knall. Ja. Achso, wir haben Freunde. Don't say anything bad about Pinazzola. Ich sehe, hat er nichts Schlechtes gesagt. Das war ein Zeichen, an dieser Stelle soll dieser Teil abgebrochen werden. Ich weiß nicht, ob weit die Hörerinnen das gehört haben. Aber Pinazzola hört oder alles. Oder haben wir Dom? Wir haben noch keinen Dom. Weißt du? Weil da noch Feuerwerk ist um 10:30, deshalb. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Aber okay, sollte ich jetzt nicht unterbrechen. Es geht weiter mit dem Krachen. So, das Fenster, das eine Fenster ist schon mal zu, das andere ist ein bisschen weiter weg. Okay. Gut, jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. Wie würdest du das also beschreiben, noch weiter? Den Mythos. Den Mythos? Ja. Ich kann einen kleinen Absatz vorlesen aus diesen Auszügen der Texte. Und das beginnt so. Teil 3, Anschreiben des Sekretärs. Im Auftrag des Werkstattensemble Instrumentenbau Palapiano Pinazzola. Der Instrumentenbauer und Komponist Pinazzola hat seinen Sekretär Anton Linuziel Pappkarton sowie seinen Laboranten Ilja Viktor Siebzenstein damit beauftragt, in Hamburg ab August 2016 eine Instrumentenbauwerkstatt auszustatten und einzurichten. Er selbst gilt als international verschollen. Am 16.07.2016 spielte Anton schon mal seine elektronische Musik, die er bei sich zu Hause macht, während des Münzfests auf dem Klo vor. Einige von euch erinnern sich vielleicht noch daran. Es war der Abend, an dem es noch spät dunkel wurde, aber schon sehr früh kalt. Außerdem ging im Flur des Festes mit dem Licht die Technokratie von unten an. Seit jenem Abend schrieb Anton weiter seine Gedichte über Krieg und Gewitter und schrieb Briefe an seine Geschwister. Sie sind noch zu Hause und er vermisst sie sehr. Er hat Angst um sie, wenn er an zu Hause denkt, riecht seine Nase noch nach Rauch aus dem verlogenen Gewehr, made in Germany. Da kam Lene zu Besuch und half beim Ordnen und Packen. Sie brachte allerhand Gepäck vom Schauspielhaus. Dort sind ihre Komplizen und sie haben gute Gedanken für das Spiel, die Musik und für das gemeinsame Lachen. Sie sind nachdenkliche Personen und ihre Arbeit und Mühe ist eine wahre Kunst. Für Anton macht Lehn dort Aufnahmen und er schreibt nun Gedichte über Wohlklang und Erschütterung. Manchmal, wenn Anton allein in der Werkstatt war, stand ihm ein Gespenst im Nacken. Es sprang durch die Rohre an der Wand und gab sich selbst im Spiegel seine Hand. Es schauderte Anton. Er nahm den Karton und schlug einen entschiedenen Klang. Dann spielte er Schlagzeug gegen seine Angst und gewann. So wandte er sich erneut dem Papier und schrieb neben die Taste vom Klavier. Die Werkstatt steht soweit. Uns fehlen noch Saiten und allerhand Instrumentarium. Deswegen wende ich mich hiermit an das Konzertwesen der Stadt. Bitte schenkt uns eure Saiten. Abgespielt können wir gut leiden. Eine Geschichte erzählen sie schon. Von der Musik, eurem Spiel und ihrer Verwandlung. Sie klingen von selbst nun ganz anders. Wundervoll der Eigensinn. Wir wollen sie noch einmal gebrauchen. Dann horchen wir, wie sie klingen, wenn sie auf dem abgesägten Holz schwingen. Abgesägt und ausgemalt scheppern wir mit neuen Bauweisen, Spielkreisen und keiner leisen Virtuosität. Denn die steckt in jedem Instrument. Jedes verlangt, eigensinnig gespielt zu werden. Das Zusammenspiel, das lieben wir. Nun eine schöne Probe, lebendig und intensiv. Wir spielen auch immer weiter und am meisten und an erster Stelle hören wir zu. Bis bald im Konzert und mit dankbarem Gruße für Ihre Aufmerksamkeit. Anton Linozil, Pappkarton im Auftrag von Pinazzola, im Hamburg 2016. Okay, also das ist eine Geschichte dazu, so wie die was über die Entstehung erzählt. Und ich hatte jetzt noch gerade so kurz drüber nachgedacht, weil auch in dem Text so ein bisschen die Enharmonik und so weiter angesprochen wird, gibt es bestimmte Voraussetzungen oder sozusagen bestimmte Schwerpunkte bei deiner Installation? Also ich habe jetzt erfahren, dass es eine räumliche Geschichte ist, dass es auch bespielbar ist. Und hast du auch so klangliche Vorstellungen, die du versuchst umzusetzen? Also wie die Saiten jetzt klingen können sollen oder sollen können, wenn du das daran arbeitest? Also der Schwerpunkt ist vor allen Dingen der Raum selbst und das Spielen des Raums. Also das Erleben des Raums und das Bespielen des Raums. Und auch dann eben das Herausfinden und Erforschen des Klangs davon. Und die Saiten haben zwei Assoziationen, wenn man es sich so vorstellen möchte. Einmal ist es die Spinne im Resonanzkörper selbst. Spinnen spielen in diesem Raum auch keine kleine Rolle. Okay. Und also zum einen ist es quasi das Netz und die Spinne selbst im Körper, im Resonanzkörper. Und zum anderen ist es das hängende Klavier. Das abgespielte, aufgehängte Klavier. Mhm. Und der betretbare Körper davon. Ja, und dann, okay, es gibt verschiedene Referenzen, die man machen kann. Und natürlich John Cage mit seinen präparierten Klavieren und Harry Partch mit seinem Versuch, so ein Gegenmodell zum Zwölftonsystem mit seiner enharmonischen Musik. Aber das ist, also die Tuning von den Chorden hat nicht eine Regel gefolgt. Also wir haben keine hertzianische Tuner benutzt. Das ist ein bisschen nach Klang so spontan. Es kann sein, also später, wir wollen dann ein Programm machen und einige Leute einladen, um vielleicht ihre Art zu spielen. Und mit dieser Art zu spielen wird auch Tunings, präzise Tunings sein, um bestimmte Sachen rauszubringen. So, es gibt ein paar Leute, also eine Person, die wir später spielen würden, Andy Halick, der ist in Berlin aus Baltimore, der hat gespannte Seilen mit Gongs sehr viel Arbeit gemacht. Sehr viel arbeitet mit Resonanz und harmonische Konzepte. Elektronische Musik, Thilo Krämer, die du auch kennst, der wird auch vielleicht was machen, mit zu versuchen, bestimmte Schwingungen zu kreieren. Mhm. Ja? Mhm. Aber mit, so, das sind die Ideen, dass wir haben, aber das kommt danach. Ja. Okay. Jetzt hört sich. Ja, entschuldige. Das befindet sich auch immer in Weiterentwicklung. Wir könnten einfach mal reinhören von der Voreröffnung. Ja, ja, genau. Das war am Straßenfest. Das war auch erwähnt. So am Straßenfest von Münzviertel, das selbst organisierte Straßenfest, haben wir am 24.06. so eine Art Preview. Und was wir jetzt hören, ist richtig so. Das sind unsere Gäste. Ja, das sind unsere Gäste. Das ist total Impro, ja. Okay. Gut, hören wir mal rein. Gut, das war die Aufnahme. Die also, war da die Installation schon fertig oder ist das jetzt Die war dann schon voreröffnet, fertig. Also Work in Progress. Das ist erweitert worden seitdem. Das bleibt auch dabei, das so zu nennen. Okay. Und weil, ja, ständige Transformation und das ist eine Transformance. Ja. So. Und es gibt auch weitere Instrumente, die es nicht gab. Genau, es sind viele Instrumente. Tragbare Instrumente. Ja. Okay. Der erste Raum ist deutlicher geworden, eine Instrumentenwerkstatt, in der man eben Musikinstrumente anschauen und spielen kann, aber auch in Auftrag geben kann. Und Und mir ist jetzt nur bekannt, dass am 26.08. die Eröffnung ist, aber es hört sich aus, also es gibt, glaube ich, am 27. auch noch einen Termin, wo geöffnet ist, also am Tag danach. Am Sonntag, ja, da können die Leute ruhig kommen, um das Uhr? Kontemplativ, von 3 bis 21 Uhr. Okay. Und dann am 26., ja, für die Leute, die empfindlich sind wegen Schimmel, wir bieten auch Alkohol als Betäubungsmittel. Okay, wie das immer. Wird bestimmt sehr beruhigend auf allem sein. Und Gin Tonic. Es gibt aber auch unalkoholische. Ohne Alkohol, okay. Ja, es gibt auch nicht alkoholische. Und aber die Ausstellung ist noch länger, oder die Installation ist noch länger geöffnet. Ja, wir würden jetzt punktuelle Sachen machen. Also in der Vergangenheit habe ich dann im Sommer regelmäßige Montag, weil es war immer Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder sowas. Oder Donnerstag, Freitag, Sonntag habe ich gemacht vorher und jetzt machen wir es eher punktuell mit ein paar Tagen, wo es gibt eine Hoffnung oder wie auch in der Vergangenheit Leute, die eingeladen sind für ihre so Fine-Tuning des Systems zu machen in eine Intervention oder Vorträge auch. Wir haben solche Ideen, aber das ist alles so. Wir freuen, wenn Leute zu uns kommen mit Angebote und das soll. Gut, und wie kann man das erfahren? Also schreibt ihr das auf die Website? Es gibt eine Website und ich will das ankündigen auf Echo, aber die Website wird jetzt aktualisiert und auf die Website ist eine E-Mail-Adresse unten. Man kann mich ein E-Mail schicken. Und also ja, vielleicht nennen wir einfach nochmal die Webseitenadresse, die weißt du wahrscheinlich. Das ist targetatanopop.org. So T-A-R-G-E-T wie Zielscheibe, Atanopop, also A-U-T-O-N-O-P-O-P, das ist so die Vermischung zwischen falscher Autonomieansprüche der Kunstbetrieb und der tatsächliche Popkunst, die erzeugt ist, Punkt .org. Okay, und das ist die Webseite. Das ist nicht nur Unlimited Liability, sondern andere Projekte, wo es geht alles darum, eine Kriegsmaschinerie gegen eine Kunstmarke zu machen. Okay. So. Oder die Möglichkeit besteht auch, auf die Klingling-Seite zu gehen. Da sind die Weblinks zu den beiden Studiogästen und auch zu dem Raum, also zu Len Pappe Soundcloud-Seite und zu Michel Chevalier-Seite, von der er gerade gesprochen hat, Target Autonopop, sind die schon reingebaut. Kann man nochmal angucken und es wird auch in dem Ankündigungstext von Multiples gesprochen. Kann man da schon was verraten oder lieber nicht? Nee, okay, ich kann es ganz kurz. Über die Jahre, also wir waren ziemlich intensiv im Betrieb 5 Jahre lang und dann haben punktuell so diese Workshops oder Laborform gehabt mit Leuten, die dann gekommen sind und haben vor Ort produziert. Also der Spruch von Unlimited Liability ist Kunst als Produktion statt Kunst als Ware. Ja? So auch mit einer marxistischen Kritik von die Ware. Ja? Mhm. Haben wir solche Sachen gemacht und jetzt dann kommt Len hier mit einer etwas längeren Residenz in eine Art, ja, mit diesem Labor, wo dann innerhalb von diesem Laborprojekt, von dieser Instrumentenbau-Werkstatt würden dann weitere Leute kommen. Ja? Und die Multiples, das ist einige Sachen für die Leute, die mit uns regelmäßig gearbeitet haben über die Jahre, die vielleicht neue Sachen produziert haben inzwischen. Bücher, Stickers, Schlüsselanhänger, T-Shirts, Zeitschriften, Posters, absurde Gegenstände. CDs auch? Lichter, ja, ein paar CDs, ja. Und wir nehmen gern, ich nehme immer gern was auf. Also wenn wir kommen, okay. Hey, das einzige Ding ist, nach diesem Vertrag, weil das ist so eine Art die freie Marktwirtschaft zu unterminieren. Ich habe einen Vertrag entwickelt mit einem Rechtsanwalt, nach dem Personen mit über 50.000 Euro Aktivkapital nichts kaufen dürfen. Die können gern alles anschauen, wie eine Ausstellung. Aber die Leute, die mehr als diese Summe haben im Besitz, können nichts kaufen. Okay. So. Also, gut. Und die Sachen sind dann entsprechend günstig. Also alles kostet weniger als 30 Euro, ich soll sagen, Durchschnittspreis 7. Ja. Auf jeden Fall Sachen, die es wahrscheinlich sonst nicht unbedingt zu kaufen oder zu bekommen. Ja, wir würden zum Beispiel, ich glaube, der erste Laden sein, der ein sehr interessantes neues Buch über Harald Falkenberg verkauft. Aha. Kannst du uns den Titel verraten oder was? Ich glaube, das heißt die Sammlung Falkenberg in kulturpolitischen Raum, wenn ich mich nicht irre. Ja. Okay, da geht, also gut, das müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Ja, Falkenberg ist ein Sammler in Hamburg für die Leute, die sich nicht für Kunst interessieren. Und er wird ja auch so ganz üppig, glaube ich, gesponsert aus dem Kulturhaushalt der Hansestadt Hamburg. Der ist gut, ja, es gab ein Deal zwischen die CDU, also von Beust und ihm, und dann so, SPD-Wahl, so. Nicht so viel anders gewesen. Also es war eine sehr glatte Übergang. Und er ist ja eigentlich also neben seiner Rolle als Sammler auch, glaube Betriebs, also im Gehörten der große Firma, die weltweit tätig ist. Also gut. Wir müssen nicht Zeit damit verschwenden. Okay, nein, nur irgendwie Musik spielen, Spaß haben. Gut, also kurz hast du ja jetzt gerade das Konzept auch von Unlimited Liability, also ich glaube, darauf bezieht sich auch diese zwei Wörter beschrieben. Und Limited Liability ist das britische Wort für GmbH, wo es gibt eingeschränkte Haftung, und Unlimited Liability heißt uneingeschränkte Haftung. Okay. Mhm. Hat schon mal einen Fall gegeben, dass jemand mit außergewöhnlichem so Besitzstand versucht hat, da was zu kaufen? Ja, es gibt interessante Gespräche. Ja. Okay. Und harsche Reaktionen oder wie wird es dann aufgenommen? Ja, wir sollen nicht so lange darüber sprechen. Aber ich kann nur sagen, es gab einen Fall, wo jemand dachte, es wäre interessant, ein Gespräch mit mir zu haben, mit einer Galeristin in Hamburg. So einfach als Debatte, so als Ideendebatte. Und das war nicht möglich. Das Projekt hat einfach sehr viel Ärger ausgelöst. Und es war sehr wichtig, dass es gibt keine Debatte mit mir, weil das würde meine Position diskutierbar machen. Okay. Und es war sehr wichtig, dass es gibt. Keine. Aber den Raum gibt es ja schon länger, der ist ja jetzt nicht ganz neu. So. Ja. Ich weiß nicht, wie lange gibt es denn? 10 Jahre oder so? 2006 war unsere erste Saison. Ja. Und dann es gibt eine Pause, weil die Tante Mütze Food Co-op war in meinen Räumlichkeiten 3 Jahre lang, als ich ein bisschen beschäftigt war mit Familienproblemen. Und dann, jetzt bin ich wieder rein seit ein paar Jahren. Okay, gut. Gut, wir hatten gerade auch ein bisschen du hast jetzt gar nicht über deine eigene musikalische Arbeit gesprochen, aber okay, das würde ich vielleicht... Wir können was hören, weil es gibt die Gäste und einer von denen ist Andy Halick, der in Baltimore so 10 Jahre lang ziemlich intensiv experimentelle Musik gemacht hat. Man kann Videos von ihm sehen, der hat Platten veröffentlicht mit Gongs und gespannte Saiten. Und Andy habe ich zufällig getroffen bei einem Multiphonics-Konzert bei Desi, als dieser Trio mit Jörg und Chad und John da gespielt haben. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und sind super gut klar. So auf so sehr viel verschiedene Ebenen sind wir super miteinander einverstanden und haben geteilte Erfahrungen, weil ich komme aus Washington D.C., ist neben Baltimore. Und er kommt dann, um mein Projekt zu machen, aber wir haben gemeinsam jetzt ein Stück aufgenommen, wo er spielt Banjo, aber ein unkonventionelles Banjo, dreiseitiger Banjo, und ich spiele Bassklarinette. Und das ist ein Stück von Eric Dolphy. Okay, hören wir mal rein. Something Sweet, Something Tender. Okay, ups. Das Kabel ist zu kurz. Alles klar. Eric Dolphy, der... Also Michel Chevalier auf jeden Fall, Kontrabass. Und Andy Halick. Andy Halick, okay, gut. Hm. Und ist schon klar, wann er da in dem Raum ist? Er wird da sein bei der Eröffnung, um das abzuchecken, okay. Und er kommt wieder zurück in Oktober. Okay, und die Ausstellung, also die Installation ist auf jeden Fall bis Ende Oktober zu sehen. Aussichtlich noch länger, ja. Aber wir machen sich ein bisschen Winterpause, weil es gibt keine Heizung im Raum. Okay, Na, das wird dann ein bisschen... stressig. Vielleicht kann man auch eine E-Mail an Michelle schicken und dann einen Termin vereinbaren für eine Führung oder so. Ja, man kann mich kontaktieren. Okay, ja. Gut. Über diese Target Autonopop kann man richtig, eine Mail finden. Okay. Ja. Gut. Und auch die Leute, die Besucher, also ich habe auch eine interne Mailinglist, also wir haben immer ein Stück Papier und dann Leute können ihre E-Mails eintragen und dann wir halten die Leute, die Personen am Lauf. Okay, gut. Ich bevorzuge auch zu sagen, das ist die Werkstatt und nicht die Installation, weil eben das ist das Lebendige daran. Nein, kein Problem. Es ist ja auch eine Installation. Aber weil es das eben zwischen Narration und Wirklichkeit die Schnittstelle ist und eben auch begründet, warum sich das immer in Veränderung befindet und warum da am Klang geforscht wird und am Zusammenspiel vor allen Dingen und an der Idee, wie man aus Resten von eigentlichen Kunstwerkstätten, wie man aus den wertvollen Resten noch unabhängig von Virtuosität, von Konzertwesen, von Schulungen, wie auch immer, eben Instrumente baut und seine eigenen Musikinstrumente entwickelt und die spielt, wie man sie eben spezifisch spielt, ganz autonom und eben für das Zusammenspiel. Und das ist auch betont, die Idee von Produktion in unserem Slogan für Unlimited Liability, Kunst als Produktion. Ja? Nicht ein vorgefertigter Konzept, der da steht auf einem Sockel, sondern ein, ja. Ja. Ist es dann auch so, dass du mal selbst da in deiner, also in den Räumen spielen wirst oder in den, mit den... Ach, ich spiele jeden Tag und die ganze Zeit. Okay, du willst es nicht so vorführmäßig machen oder so, scheint jetzt, so zu jetzt sein. Jetzt erst einmal finde ich das am schönsten, wenn die Gäste vorbeikommen, das für sich entdecken, was ist eigentlich, wie diese Räume eigentlich architektonisch und instrumental ausgestattet sind inzwischen und was man da selber machen kann, wie sich das anhört und sich da austoben. Das finde ich erstmal am spannendsten tatsächlich. Mhm. Aber es kann auch sein, es kann schon auch sein, dass sich die Räume und das, was da drin ist, noch verändert im Zeitraum der Eröffnung, der geöffneten Seiten so. Das ist einfach so, genau. Da, also die Seiten sind sowieso etwas detuned durch das Spielen, weil die Seiten sind so lang, dass es gibt ein Detuning. Ja, im Lauf. Ja. Also die wurden tiefer. Ja, die werden ziemlich schnell abgestimmt. Ja, das ist wie Harry Parch. Also ich habe ein Konzert von Harry Parch gesehen im April in Berlin und super nachgebaute Instrumente, aber nach 30 Minuten müssen sie eine lange Pause machen, um alles neu zu stimmen. Okay. Alles. Ja. Und was man auch vorhin in dem Ausschnitt von der Voreröffnung gehört hat, der Stimmhammer für diese Pins, mit denen man die Klavierseiten aufspannt. Dieser Stimmhammer, der lag auch da und die beiden, die da gespielt haben, die haben auch stellenweise, die während sie gespielt haben, neu gespannt oder gelockert. Also das ist ein Instrument, das darf man benutzen, das soll man benutzen. Ja. Deswegen verändert sich das auch immer wieder. Also das, was man am Klavier oder Flügel möglichst nicht so macht. Weil hier ist man in dem Klavier. Es gibt ja entweder die Möglichkeit, dass die Seite reißt und das ist ja irgendwie das Allerschlimmste. Oder wenn sie reißt, haben wir viel Ersatzseile. Ja, und Gott sei Dank eine Schutzbrille an, um das nochmal anzumachen. Ja. Ist es dir bei der Arbeit schon passiert, dass du eine gerissen hast? Nee, da haben wir schon gut aufgepasst. Also das wäre auch, glaube ich, tatsächlich ziemlich gefährlich, wenn jetzt eine Seite einfach so reißen würde. Also mir ist, glaube ich, schon mal passiert bei irgendeinem Klavier, wo ich da drin und es macht auf jeden Fall einen Knall. Also das ist jetzt irgendwie, es fliegt nicht unbedingt durch die Luft, weil die Seite hängt ja noch an dem wie hast du Pin gesagt oder wie hast du gesagt? Es gibt bestimmt einen Spezialausdruck. Wirbel, genau. Ja. Da bleibt die eigentlich hängen, aber so. Mhm. Aber die sind ja im Raum gespannt, deswegen ist das nochmal eine andere Situation. Okay, alles klar. Mhm. Gut, Harry Partsch ist gerade schon ins Gespräch gekommen. Führen wir vielleicht zwischendrin eine Aufnahme. Michelle, du kannst sie, glaube ich, näher beschreiben von Harry Partsch. Ich gebe eine kleine Einführung, weil Harry Partsch ist auch interessant in Kombination mit Münzviertel, weil wir haben Einrichtungen, die sehr intensiv mit Obdachlosigkeit sich beschäftigen und auch junge Obdachlosigkeit. Werkhaus ist so in einer Art unsere Modellprojekt, das glücklicherweise von der Stadt unterstützt worden ist, mit sehr schönen Ergebnissen für Langzeit, also junge Arbeit. Obdachlosen, die dann ein bisschen Struktur brauchen. Und das ist so auch mit Kunst und Bildung und Quartiersarbeit als Schwerpunkte. Und es gibt fließende Kooperationen zwischen Werkhaus und Unlimited Liability. Und Len hat auch einige Instrumente auch da gearbeitet mit den Werkzeugen, die da sind. Mhm. So, Harry Partsch selber in den 30er Jahren hat ziemlich lang, der war vielleicht 8 Jahre obdachlos, als Hobo gewohnt und ist von Züge. Also Hobos haben gesprungen auf die Züge und sind dadurch durch das ganze Land gereist. Und das hat er gemacht. Der